Lass einmal an. Warum? Weil ich sag, ich hab nichts dran gemacht. Dann kannst du es ja anlassen, deine Maschine. Die macht ein ganz normales Geräusch. Sie kennen sich da nicht aus. Das kehrt sich ja so. Die ganze Nachbarschaft Tag und Nacht mit einem kaputten Auspuff schikanieren, kehrt sie oder wie? Erzähl mir außerdem nicht, wie er Zünder tut, hab selber mal auch nicht gehabt. Geh. Wer hätte sich denn da schon wieder beschwert? Bursche, schau mir ins Gesicht. Was siehst du? Dass ich noch gut aufgelegt bin, das kann sich aber ganz schnell ändern. Ziemlich schnell sogar. Na so, hab ich gesagt. Von mir aus. Rudi! Ein normales Geräusch nennst du das? Rudi! Hast du nichts gehört? Was? Mein die aus! Hast du das nicht gehört? Das war doch nicht normal! Das kannst laut sagen. Wer so einen Krach fabriziert, hat auf der Straße nichts verloren! Gurman 12-3 von Einsatzzentrale kommen. Gurman 12-3 von Einsatzzentrale. 12-3, Standort Bruchstadtplatz, kommen. Bad Sofort, Nummer 248, Rückenburg. Brand am Rand gegangene Explosion, möglicherweise Gas. Umgehender Lagebericht. Feuerwehr und Tanker sind bereits verständigt. Brandstelle absichern, klären und Evakuierung der Nachbarhäuser nötig. Bestätigt. Dienstschluss von Robert Hültner. Weitergehen, die Gassen muss frei bleiben. Servus, Wolfgang. Sag's einmal, dass die Brucker gern schnell einmal in die Luft gehen können, ist ja bekannt. Aber gleich so. Habt ihr den Mann kennt, wenn's der bestimmt. Ja, der Schlosser will ich's. Hat einen kleinen Dachschaden gehabt, war aber ein netter Kerl. Seltsame Geschichte ist. Wieso? Naja, ich mein bloß, der Verfassungsschutz war diesmal eher da als mir von der Kripo. War euch der Tote bekannt, Kollegen? War eher ein Sonderling, da die sagen. Er stammt aus Bruck, ist ledig gewesen. Gibt's Angehörige? Bloß nur eine Tante, soweit mir bekannt ist. Beruflich, was hat er da gemacht? Eigentlich hat er beim alten Färber Schlosser gelernt, gell? Und uneigentlich? Auch. Ist aber nach einem Betriebsunfall in Frührente gegangen. Er hat nebenbei halt unter der Hand in der Nachbarschaft ausgeholfen, wenn einmal was kaputt gegangen ist. Vom Kochtopf bis zum Rasenmäher. Soll ein guter Mechaniker gewesen sein. Gleit jedenfalls haben mögen. Dann war die Hütte wohl seine Werkstatt. Ist der Mann schon früher in irgendeiner Weise aufgefallen? Wie? Aufgefallen? Polizeilich? Ich meine damit, Kollege, dass wir im Brandschutt schon jetzt 3 Walter PPK und mehrere Karabiner 98 gefunden haben. Und wenn mich mein Gefühl nicht täuscht, könnte die Liste noch länger werden. Kriegswaffen. Sauber. Der Willi. Halt still. Meine Herrschaften, begrüße Sie zur Lagebesprechung. Die Soko Schlosser ist mittlerweile vollzählig. Darf der Einfachheit halber für die Hinzugekommenen die Teilnehmer noch mal kurz vorstellen. Von der Kripo Oeding sind es neben meiner Wenigkeit als Leitender die Kollegen Schlögel und Hirschbichler, nicht wahr? Seitens des LKA nehmen teil als Gutachter der Kollege Brandl sowie der Kollege Bauer von der Abteilung Staatsschutz. Des Weiteren soeben eingetroffen vom Landesamt für Verfassungsschutz, Herr Warkasch. Darf Sie begrüßen, Herr Warkasch. Guten Morgen allerseits. Und last but not least, nicht zu vergessen, den Kollegen Frammer, den hiesigen Inspektionsleiter natürlich. Damit auch gleich zur Sache. Darf insgesamt vorausschicken, dass wir schon ein Stück weit Klarheit über Hergang etc. haben. Das Obduktionsergebnis liegt ebenfalls bereits vor. Wolfgang, würdest du uns eine kurze Zusammenfassung? Das Opfer ist eindeutig bei der oder durch die Explosion tödlich verletzt worden. Eventuelle Verdeckungstat bzw. zusätzliche Fremdeinwirkung sowie Selbstmord scheiden damit definitiv aus. Todesursache im Wesentlichen schwere Kopfverletzung durch herumfliegende Metall- und Mauerteile sowie schwere innere Verletzungen durch die Druckwelle. Verbrennungen sind relativ nachrangig, Blutalkohol um die 0,3, also nicht relevant. Andere Drogen ebenfalls negativ. Ergänzend vielleicht noch, im Bericht wird auf eine Gehirnverletzung hingewiesen, die sich das Opfer aber schon vor mehreren Jahren zugezogen haben muss. Okay. Nachfragen? Nicht. Dann zu den Erkenntnissen bezüglich Explosionsursache. Ich glaube, ich kann es kurz machen. Schlamperei im Verein mit unsachgemäßer Bedienung. Die Acetylen-Ethylen-Gasflasche war nicht ordnungsgemäß verschlossen. Da es in der Hütte weder einen vorgeschriebenen Rauchgas noch sonstigen Abzug gegeben hat, hat sich das Gas im gesamten Raum angesammelt. Wie dann unser Kamerad da reinkommt und das Licht anschalten will, dann macht's bumm. Bist du eigentlich für den Samstag aufgestellt? Was? Es geht doch um einen Kreisklassenaufstieg, oder? Ja, so. Ja. Und? Ja, packt's es. Sehen wir dann schon. Also wenn du beim Spulen auch so konzentriert bist, wie wenn du mit mir redst, dann wird das eher nix. Ich denk die ganze Zeit an Schosser, Willi. Kein Mensch kann sich vorstellen, dass der was mit Kriegswaffen zu tun gehabt haben soll. Gerade der Schlosser, Willi. Einen friedlicheren und gutmütigeren Lapp wie den hat es dir in ganz Buck noch nicht gegeben. Das passt nicht. Du vergisst aber nicht, was der Siege gestern für eine Ansage gemacht hat, gell? Rudi, Senta, dass das ein für alle Mal klar ist. Ihr untersteht euch und spült weiter Kripo. Wenn mir noch einziges Mal was zu Ohren kommt. Na, könnt's mich kennenlernen. So schlecht drauf ist der noch nie gewesen. Ja. Als wenn irgendwas an ihm fressen tat. Ja, aber was? Weiß nicht. Gesundheitlich vielleicht. Na, wollen wir es nicht hoffen. Der Sieg ist selber ein guter Chef gewesen. Und fachlich. Da kann sich so manche nur eine Scheibe abschneiden. Man hat verklären von ihm. Und hinter seine Leute ist er selber gestanden wie ein Einser. Ist wahr. Zeit für eine Pause, hm? Könnt ihr einen Kaffee verdrungen? Ich sehe. Jetzt ist er auch noch zum Seher geworden, unser Luke. Luke, du bist aber auch original, Kerritz, direkt unter Naturschutz gestellt. Kulturschutz nenne ich, weil in meinem Alter ist mit Natur nichts mehr. Aber mein Blick ist nach wie vor scharf. Und? Was sieht er jetzt, unsere Reserve Nostradamus? Ich sehe, dass die Nanny ihr Sortiment erweitert hat. Na, das tue ich in einer Tour. Merkst du bloß nicht. Aber seit wann führst du jetzt auch Klopapier? Hm? Komm ich jetzt nicht ganz mit. Das Blattl da meine ich. So geschmordi. Was Besseres zum Arsch abputzen findest du denn irgendwo? Du hast deine ungewaschenen Griffe weg. Wenn's das haben willst, dann kaufst es und zahlst. Nanni, du weißt, ich bin praktisch ein militanter Verehrer von dir. Aber dass du auf einmal so ein Nazi-Scheiß-Drecksblattl verkaufst, also sei mir nicht böse. Look, ich muss mit der Zeit gehen. Wenn ich heute noch hätte, was vor 30 Jahren gekauft worden ist, da war ich schon längst ruiniert. Und dass ich nicht tolerant war, das lasse ich mir erst recht nicht nachsagen, gell? Wenn die Brucker alle auf einmal lieber irgendeine rote Fahne haben möchten, tue ich ihnen die genauso her. So, und jetzt sagst du, was du möchtest. Vom Stölzerpreis sein Aktionsangebot habe ich allerdings nichts mehr. Die Leute sparen wieder. Nanni, ich brich dir ungern dein großes Herz. Da bin ich aber froh. Aber wenn ich jetzt mal, wenn ich bei dir einkaufen gehe, mir so einen Nazenschmarrn anschauen muss, dann kann dem Stölzerpreis sein Aktionsangebot so aktiv sein, wie es mag. Da vergeht sogar mir der Durst. Okay, meine Herrschaften. Dann danke ich dem Kollegen für seine Einschätzung. Darf dazu anmerken, dass sie sich mit meiner eigenen deckt. Auch wenn ich, wie ich zugebe, aufgrund am Unglücksort gefundener Waffen zunächst einen politischen Hintergrund nicht gänzlich ausgeschlossen habe. Für uns von der Kripo Oerding muss dies natürlich ein neuerlicher Anstoß sein, diese Grauzone künftig ein Stück weit genauer ins Visier zu nehmen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, etwas über die Herkunft dieser Waffen in Erfahrung zu bringen. Dürft schwierig werden. Was, Sigi? Einfach nicht. Schätze, es liegen nur jede Menge Waffen in irgendwelche Häuser. Teilweise nur aus dem Ersten Weltkrieg oder der Wendezeit. Ja, bitte was? Bruck hat nach dem Ersten Weltkrieg einmal einen kommunistischen Bürgermeister gehabt. Sieh mal an, tatsächlich. Ja, ein oder zwei Tage lang. Jedenfalls, die Leute kennen sich nicht aus, was für die Waffen sie haben dürfen und was nicht. Herr Wagasch, gibt es seitens des Landesamtes für Verfassungsschutz abschließend vielleicht noch eine Anmerkung, die für die Ermittlungen von Nutzen sein könnte? Nein, keine. Auch Ihrer Dienststelle liegen keine Erkenntnisse für einen politischen Hintergrund vor. Das ist korrekt. Okay, meine Herrschaften, dann darf ich zusammenfassen, dass wir es erfreulicherweise weder mit organisierter Kriminalität noch mit einem politischen oder terroristischen Hintergrund zu tun haben. Ich würde daher sagen, wir warten noch den Endbericht der kriminaltechnischen Untersuchung ab. Wenn sich daraus keine anderen Aspekte ergeben, dürfte die Sache in Kürze abgeschlossen sein. Ja, Wolfgang? Eine Frage noch, wenn ich noch haben dürft, an den Kollegen vom Verfassungsschutz. Ja, bitte? Wann sind Sie denn zu der Überzeugung gekommen, Herr Werkasch, dass ein politischer Hintergrund ausgeschlossen werden kann? Schon relativ früh. Also schon am ersten Tag? Ein bisschen Erfahrung, Herr Kollege, dürfen Sie mir schon auch zutrauen, nicht wahr? Warum sind Sie dann trotzdem noch da? Sag mal, Wolfgang, war das jetzt nötig? Ich bin auch bloß ein Mensch. Mir stinkt der. Ach was, nimm dich zusammen! Ewald, ich wette, dass uns der nicht alles sagt. Und uns lasst einmal anlaufen, wir blinde Hänner. Quatsch das! War ein Unfall, sonst nichts. So der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Man ermittle zwar selbstverständlich nach wie vor in alle Richtungen. Dennoch war seinen Ausführungen zu entnehmen, dass das Szenario eines tragischen Unglücksfalles als immer wahrscheinlicher gilt. Und weiter geht's im Brugger Tagesjournal Ihrer Inwelle. Am Mikrofon Ihr Gottfried Czermak. Heute trat der Vorstand der Brugger Volksbank vor die Öffentlichkeit, um, wie Geschäftsführer Dr. Moser betonte, verantwortungsloser Gerüchtemacherei ein Ende zu bereiten. Zwar sei auch die Brugger Volksbank wie die gesamte Finanzbranche von der aktuellen Krise nicht völlig unberührt geblieben, doch von hohen Verlusten durch riskante Geschäftsmanöver, gerade im Immobilienbereich, könne keine Rede sein. Er stehe mit seinem Wort, so betonte Dr. Moser spürbar bewegt, dass die Ersparnisse der Brugger Bürger bei der Brugger Volksbank nach wie vor in bewährten Händen sind. Ja, da verbrennst du jetzt mal deine Finger an dem Plastikzeigel. Mein Kaffee daheim schmeckt auch viel besser. Sei mir statt. Den erwisch. Rudi, sag einmal. Ich hab gehört, ein Gewesene von dir soll ich wieder herziehen. Deine Ex. Karin, gell? Woher müssen das wissen? Hast du mir sagen lassen? Von wem? Vom Richard. Geht's denen was so? Mei, der Typ, für den sie auf Berlin gegangen ist, das soll ein Satz mit X draus geworden sein. Soll passieren, oder? Oder nicht? Magst das noch? Hm? Kindes. Eine Geschichte ist erst aus, wenn's wirklich gar ist, gell? Sagst du gar nix? Hörst doch. Herr Rudi, du bist echt ein Kommunikationsgigant. Komm, machen wir noch runden. Also so einen Spielverlauf habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Erst 4 Führung, dann Ausgleich, dann 4 wieder Führung. Dann wieder Ausgleich, jetzt wir wieder Führung. Naja, Herr Unentschieden dauert uns lange. Rudi, In der 70. gell? Machst dich schön langsam warm. Ja, ja. Mir brauche ich nicht warm zu machen. In der Woche ist mir heiß genug geworden. Beim Brand? Das war echt nicht schön zum Anschauen. Der arme Hund hat mich da erbarmt. Der Schlosser Willi. Gib halt ab, Ferdi! Bist nicht, dass ich dann... Böckenbauer Zwergenskapitel. Der Trippelkönig gibt nicht ab. Schau dir mal, Rudi. Habt ihr schon was rausgefunden, während Willi die Werkstatt zerlegt hat? Wie kommst du denn drauf, dass er andere war? Mann bloß. Was meinst du mit Mann bloß? Dieser Jugo oder Russ oder was der ist, der den die da haben, der gefällt mir gar nicht. Wie der die unseren aussteigen lässt. Jetzt sag schon, Stefan. Wie kommst du drauf, dass das kein Unfall gewesen sein könnte? Dass ausgerechnet der Willi seine Schweißflaschen nicht gescheit zugemacht, konnte ich mir einfach schlecht vorstellen. Und das ist wahrscheinlich ein Schmarrn, aber... Also komisch ist mir jedenfalls vorgekommen, dass wir in einem Abfallkübel zwei kaputte Glühbirnen gefunden haben. Alle zwei waren ohne Glas. Dafür unterm Staubstock... Scheiße! Warum steht denn da keiner? Was? Unterm Schraubstock hast du was gesehen, hast du gesagt? Ach so, ja. Glassplitter von den kaputten Lampen im Abfallkorb. Du meinst, es könnte sein, dass die einer am Schraubstock zerbrochen hat? Weil eine Glühbirne ohne Glas sofort einen Funken gibt. Ich glaube, der fantasierst du wieder was zusammen. Ich brauch da nichts mehr zum sagen. Ja, so war's nicht gemeint. Zum Beispiel auch nicht, dass im Regal, wo der Willi seine Ersatzbirnen gehabt hat, bloß lauter billige 60er und 75er Birnen aus dem Baumarkt waren, die anderen aber teure 100er gewesen sind. Hast du das den Kriminaler gesagt? Ich sollte mich nicht in ihre Arbeit einmischen, hat's geheißen. Rudi, auf! Du machst uns jetzt das Tor. Und pass auf den Kraftschick auf. Einwechslung beim TSV Block am Hin. Für Nummer 7 Meislinger kommt Egger. Rudi! Hey, du hast uns Nerven gekostet, aber echt. Jetzt hör auf. Ein Drama war das. Da ist ja so ein Shakespeare-glatter Dreck dagegen. Erst schießt der Eigentor, dann gleichst in der letzten Sekunde von der Nachspielzeit noch aus. Aber in der allerletzten. Du, wenn du das nicht mehr zusammengebracht hättest, hättest echt auswandern können. Ich muss in die Versammlung. Ciao, Rudi. Ciao, Gunzo. Servus, Rudi. Du drin ist gestopft voll. Magst du heraußen hier hocken? Was ist denn heute los? Na, die Versammlung da von der Dienst, dieser Heimatpartei oder was das wieder werden soll. Eine islamistische Moschee. Was magst du? Ein weißer Prinz. Du? Hab gerade eine Radeltour gemacht. Und? Seid ihr aufgestellt? Haben immerhin die Chance nicht verspielt. Na, das nächste Mal, oder? Sag mal, weißt du, was da drin los ist? Bürgern mit was ist denn dies für ein Club? Braucht sich von niemandem, Pro Heimat. Aber auch gar niemandem, wollen im Herbst bei der Kommunalwahl antreten. Erst nur weniger mit mir reden. Von der Wählerinitiative Pro Heimat. Ich bin doch auch nicht von da. Wir achten andere Völker, aber wir lieben unsere Heimat. Klatscht dir gar nicht, Rudi. Liebst du deine Heimat vielleicht? Und damit nicht? Darf ich Sie, verehrte Manchmal Damen und Herren, liebe schwer. Freunde, zur Aussprache einladen. Bitte sehr. Wenn es gestattet ist, würde ich als unter anderem Lehrer für Deutsch und Geschichte, vor allem aber als Bürger, der nicht aufs Hirn gefallen ist, würde ich dann doch noch gerne ein paar Anmerkungen machen wollen. Heimat war und ist etwas, das immer in Bewegung war und sein muss. Wer aber heute meint, sein Bayerntum stolz vor sich hertragen zu müssen, den darf ich darüber aufklären, dass die Altbayern geschichtlich von römischen Legionären aus Nordafrika, einem Völkergemisch aus Kelten und Illyrern sowie von Slawen und Ostgermanen abstammen, die sich alle irgendwann zusammengerauft haben. Das ist eine ausgesprochene Schnapsidee, ausgerechnet bei uns, sowas wie ein nationales Schulungszentrum zu gründen. Da wäre einem ja fast eine Moschee noch lieber. Wir bedanken uns für den Geschichtsunterricht, Herr Lehrer. Sie sollten aber in der Lage sein zu unterscheiden, ob Sie vor dummen Schulkindern oder vor erwachsenen Bürgern stehen, die sich so leicht nichts mehr vormachen lassen. Und bei dieser Gelegenheit noch ein Wort zu unserer Absicht, den historischen Müllnerbräu vor dem Verfall zu retten und daraus ein Begegnungs- und Bildungszentrum für all jene zu machen, denen ihre Heimat noch wirklich etwas wert ist. Selbstverständlich wird ausschließlich das heimische Handwerk und Gewerbe bei der Auftragsvergabe berücksichtigt. Weitere Meldungen, bitte, ja? Was ist noch dies für ein Vogel? Also, meine Herrschaften, wenn ich hinausschaue und mir meine Heimat so anschaue, dann sehe ich einen Fluss, zu dem sage ich Inn. Und wenn ich einen Baum im Wald sehe, dann sage ich Buchen. Oder Birken oder Ahorn dazu. Und wenn ich unsere Stadt anschaue, dann sage ich Bruck am Inn dazu. Und wenn ich einen Menschen sehe, dann sage ich Mensch dazu oder nennen beim Namen. Aber mir wäre noch nie eingefallen zu sagen, das ist der Nationalinn mit seinem Nationalwasser, das ist die Nationalbuchen und die Nationalbirken oder der Nationalahorn. Verzeihung, ich glaube für alle zu sprechen, wenn ich Sie dann doch bitten möchte, sich etwas verständlicher auszudrücken. Da kommt's jetzt nicht mit, gell? Hab's mir schier gar denkt. Hau ab! Zufass, Arschloch, Zufass! Da sind sie falsch bei uns. Dafür sind wir nicht zuständig. Servus, Ferdl. Servus, Ferdl. Gibt's was Neues? Grüß euch. Nein, wäre Gott sei Dank wieder ruhiger. Die vom LKA sind auch schon wieder fort. Was heißt da nicht zuständig? Das ist mir wurscht, ob ihr zuständig seid. Ihr seid die Polizei. Habt ihr es abgeholt oder nicht? Edigner, jetzt einmal ruhig. Was? Viertel, ich geh da nicht eher raus, bis ich nicht mein Willi gekriegt hab. Dein Willi? Du kennst mich. Ich bin ein friedlicher Mensch, aber jetzt platzt mir der Kram. Der Willi hat eine ordentliche Beerdigung verdient. Er mag nicht der Gescheiteste gewesen sein, aber er war ein anständiger Mensch. Wenn schon vor die Lebendigen kaum mehr gibt, wenigstens ein Toter verdient den Respekt. Der Willi wird mir nicht in eure Institute auseinandergesammelt. Er soll jetzt ein ganzer unter die Erden kommen und nicht als ein zusammengeschnürtes Backenfleisch. Edigna, da können wir nichts machen. Da sind wir nicht zuständig. Das ist mir wurscht, habe ich gesagt. Was ist denn da los? Das ist die Frau Schlosser, die Tanten von Willi. Sie sagt, sie möchte ihn endlich beerdigen. Verstehe schon. Aber da sind wir nicht zuständig. Ich geh da nicht eher raus. Es muss halt alles ordentlich untersucht werden. Verstehen Sie es? Sie möchten da auch, dass alles aufklärt wird, oder? Was wollen Sie denn da wohl aufklären? Lebendig werden wir auch nicht mehr, der brave Bub. Und der ihn auf dem Gewissen hat, der lasse bestimmt nichts nachweisen. Was meinen Sie damit? Wen wäre die meinen? Den jungen Färber meine, den verzogenen Fratzen. Wen? Ja, den. Aber an den traut es euch auch nicht hin. Hab's dem Kommissär schon gesagt, dass der dahinter steckt, aber was muss ich mir anhören, dass er Beweise braucht? Und wenn ich den nicht hätte, dann sollte ich mit so Anschuldigungen vorsichtig sein. Jetzt kommen Sie mal zu mir ins Büro. Ich habe ihm gesagt, er komme kreisweise mit seiner Vorsicht. Ich werde beim Staatsanwalt schauen, ob wir wegen der Beerdigung was beschleunigen können. Ich bin mein Lebtag lang vorsichtig gewesen, aber jetzt ist Schluss damit. Jetzt kommen Sie mit. Ich möchte doch bloß, dass er eine anständige Beerdigung kriegt, der Bub. Steht er noch zu? Meint die Eppe, dass wir den bei uns im Kühlschrank haben? Dass der nicht einmal in so ein Putzzeug schenkt, nein. Aber verstehen du es, die Tigner hat einen Willi aufgezogen. Seine Eltern sind beim Unfall ums Leben gekommen. Sagt einmal, ihr wart doch gestern bei der Versammlung in Bruckbrei. Der Sprüchbeutel bei denen ist scheint erst vor kurzem nach Bruck zu. Ja, das ist aber ein Gebürtiger. Kennst du den? Ein Färber, Sebastian. Nicht gut. Aber vor gerade 15 Jahren ist der mal in einen Unglücksfall verwickelt gewesen. Er und der Moser Hubert, die haben damals ein paar... Ist aber nicht der, der heute. Halt. Doch, der Dr. Moser. Von der Brucker Volksbank. Der ist damals auch dabei gewesen. Haben eine Party am Weilheimer Weiher gemacht, wo hier noch ein junges Mädel ertrunken ist. Weißt du eigentlich was von einem nationalen Schulungszentrum? Ja, da geht's um alten Müllnerbräu. Der gehört, glaube ich, der Brucker Volksbank. Und fix ist da aber noch nichts. Und im Stadtrat sind sie einig gerade dafür. Aber jetzt fahrt mal los und schaut euch beim Asylbewerberheim um. Steht aber so? Nein, bloß prophylaktisch. Nicht, dass da wieder einer meint, immer so blöd daherin. Was halt auf, du, der war mir voll rein. Entschuldige. Von rechts, von links hast du noch nie was gehört, oder? Wenn dir dein Dings da deine Karre nicht aus dem Kofferhäuser geht, dann lass mich ans Steuer. Krampf. Erstens denke ich nicht an die. Und zweitens wüsste ich ja nicht, dass die das irgendwas angeht. Wenn du mich fast umbringst, dann lauter Dramerei. Na schon. Hab gesagt, Entschuldige. Sag mal lieber, wo du bist. Die ganze Zeit mit deinem Hirn. Ja, warte mal. Ist auch nicht so schwer. Mit dem Fragen nicht. Aber angeblich ist es doch klar, dass der Schlosser-Willi die Explosion selber verursacht hat. Und was ist mit dem, was seine Tante gerade gesagt hat? Das mit dem von der Heimatpartei. Gell, Rudi, die sagt doch selber, dass sie keinen Beweis dafür hat. Na ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da wird nicht einmal probiert, in die Richtung zu denken. Das wissen wir nicht. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass wir das wissen sollen. Fahr langsamer! Da vorne ist das Silberwerberheim. Die Bronx von Burg Kamin. An jeder Ecke muss er stehen. Perfekt getarnt, Kamin auf der Straße. Komm, fahr weiter. Der wehrhafte Staat hat Flagge gezeigt. Herr Raab, nehmen Sie mir es nicht übel, aber ich möchte jetzt nicht mit Ihnen diskutieren, sondern einfach mein Recht in Anspruch nehmen. Grundgesetz, Artikel 8. Schon recht. Ich finde es halt ein bisschen kindisch, eine Demonstration bei uns in Bruck. Von Brucker zu Brucker herab. Aus unserer Stadt sind mindestens 7 Bürger in Dachau gewesen. Darunter ein Onkel von Ihnen. Ja, schon. Aber es ist so lang her, Herr Lempel. Lemle. Entschuldigung. Den Spitznamen habe ich von meinem Buben. Bekannt. Wenn der sich übrigens in Deutsch nicht endlich zusammenreißt, kann er den Übertritt vergessen. Aber kann ich jetzt bitte schön unsere Demonstration anmelden? War es neulich bei den Milchbauern eigentlich genauso kompliziert? Okay, von mir aus haben wir in der Inspektion sonst nichts da. Also dann, Zeit, Ort, Anlass. Weißt, das mit den manipulierten Glühbirnen, von denen der Stefan gehört hat, das ist bloß das eine. Das andere ist, dass mir so geschleckte Typen mit der Färbe einfach auf den Senkel gingen. Die sind dreist. Er findet aber scheint's doch einen Haufen Dumme, die ihm seinen Schmarrn abnehmen. Deswegen würde es mich interessieren, was damals am Weilheimer Weiher passiert sein soll. Wo ein Mädel ertrunken ist. Aber jetzt erklärst mir bitte schön bloß noch, was das mit der Explosion vom Schlosser-Willi seiner Werkstatt zum Tun haben soll. Was ist aber noch nicht. Dann tu die um, bevor du wieder wochenlang umeinander grübelst. Du, So spannend ist es auch wieder nicht, dauernd mit so einem Schweiger zusammen zu sein. Du, die Ja, super Idee. Und mir vom Sigi wieder aufs Dach steigen zu lassen. Da kann ich verzichten drauf. Der Sigi. Irgendwie. Was? Der ist irgendwie, wie sag ich, angeschlagen. Gibt's keine Einwände, oder? Ist ordnungsgemäß angemeldet, verantwortlich etc. alles da. Zeug. Na logisch, wieder der Lämmle. Scheiße, sind Hosen, die SPDler, das nächste Mal noch weniger Stimme kriegen. Ja, die Kräner sind natürlich auch dabei, der VDK und die Landjugend, der Kulturkreis, die Jugendkapelle spielt auf und der Kaplan, der kommt gleich mit dem Frauenbund. Und der Stadtrat und der Bürgermeister, die sind auch gelang. Und ein paar wollen auch kommen. Von auswärts keine? Chaoten oder so, nein, nichts bekannt. Na, von mir aus sollen sie demonstrieren. Okay. Dann Sigi, ich sag's dir, am liebsten war ich da auch dabei. Weil das Bruck am Inn als Nazi-Stadt bekannt wird, da kann ich drauf verzichten. Und der junge Färber, der ist und bleibt doch ein windiger Hund, oder? Sag, hast du nicht seinerzeit verzeiht, wie du noch bei der Krippe warst, dass du gegen den ermittelt hast? Weißt du, damals über das Mädel am Weil haben wir ja da... Ich glaub schon, ja. Lang her. Ja, und heute macht er auf Heimat, Freund. Der Rudi und die Senta haben sich neulich im Bruckbrei angehört, wie er die Leute eingesurft hat. Was haben meine Leute da verloren? Das reg dich nicht auf, Sigi. Das war privat. Zufall. So, so. Ja, und überhaupt wäre die Frage, ob man da überhaupt aussetzen sollte. Die Kripo wird doch der Spur zum Färber auch nachgegangen sein. Der Wolfgang hat mir gesagt, dass er wasserdichtes Alibi hat. So einer wie der Färber macht sich seine Hände nicht dreckig. Warum sollte denn überhaupt auf den Willi losgegangen sein? Das ist doch weit und breit kein Motiv zum Sehen. Wenn es da aber ein sicheres Alibi gibt und gleichzeitig kein Motiv, na da die Vorstellung, du hörst auf zum Grübeln. Aber irgendwas ist da faul. Ich glaub's dir ja, aber na schau, dass du das rausfindest. Und wo anfange? Bei der Tante von Willi. Da geh ich einfach hin und frag die einfach so aus, oder was? Sag einmal, kann es sein, dass der einer wieder auf einsamen Wolf macht, aber trotzdem erwartet, dass man versteht? Da kann sein, dass der eine wieder keine Ahnung hat, aber trotzdem mit blöden Ratschlägen daherkommt. Ich hab's dem Sigi in die Hand versprochen, dass ich mich nichts mehr reinmisch. Ich hab mich extra ins Büro geholt deswegen. Du schon her. Und weil ich mich auf den Sigi immer verlassen hab können, möchte ich, dass das umgekehrt genauso ist. Wenn du dich nicht traust, na tu's ich. Was? Ich hab keinem was in die Hand versprochen. Kannst du derweil eine Straße weiter im Wagenhocker bleiben. Also, wo wohnt die Dame? Okay, dann gib ihm Lämmle Bescheid. Okay. Du, Sigi? Was ist? Wenn's feil. Ich meine, wenn's dir nicht gut geht. Oder. Ich meine, wir sind jetzt schon so lange Kollegen. Also wenn da was ist, was gesundheitlich oder so. Also, dann kannst du es mir auf den Rück sagen. Na ja, danke schön. Ich schlaf bloß ein wenig schlecht die letzten Tage. Alles, wahrscheinlich das Wetter. Ich glaube auch, dass es bald anständig duschen wird. Also, Sigi, bis nachher, gell? Ja, okay. Und wie ich duschen werde, Pferdl? Ich muss. Dieser Verdammte. Dieser Hund, dieser Blöde. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht für Sebastian Färber. Scheiße, scheiße, scheiße! Blöde Schlampen! Dir lasst sie wenigstens reden, Madl. Die anderen Zipfel, die hören dir ja nicht einmal zu. Es gibt einfach keinen Respekt mehr vor nix. Manchmal mag ich direkt nicht mehr. Was hast du denn der Krippe sagen wollen, Schlosserin? Wohin? Hab's ja noch schon gesagt. Aber sie haben gemeint, das hätte nichts damit zu tun. Dass der verzogene Fratz vom alten Färber, weißt der, wo die Fabrik da in der Sudetenstraße gehabt hat? Ich bin von Passau auf. Jedenfalls der Bub von ihm, der ist rot schuld, dass der Wille mit so einem gefährlichen Zeug umeinander hat. Weil das allweil schon so ein Windhund gewesen ist. War ja auch dabei damals, wie das arme Madeln Bayer der Suffer ist. Und weil die, denen der Willi ihre Gewehre wieder gekriegt hat, allesamt solche waren, die jetzt bei dem in seiner Heimatpartei oder wie sie der Schmarrn da nennt, mit denen. Hat denn er einen Neffe da auch mit da? Geht so. Der hat doch gar nicht mehr mitgekommen bei sowas. Ja, ich habe ins Archiv nicht geschaut. Hat aber nichts gebracht. Die Sache mit dem toten Mädel ist seinerzeit beim Jugendgericht gewesen. Und da werden die Akten nicht so lange aufbewahrt. Scheiße. Überhaupt nichts mehr da. Bloß noch der Tagebucheintrag. Als erster am Tatort war übrigens damals der Chef, der Sigi. Der war ja damals noch bei uns. Muss zufällig in der Nähe gewesen sein. Kannst du ihn ja mal fragen. Momentan ein bisschen ungünstig. Sonst gar nichts? Bloß noch, dass das Mädel damals Bedienung beim Brückenwirt gewesen sein muss. Und das Urteil, wenn du das wissen willst, Freispruch. Danke, Wolfgang. Schon recht. Und gell, dass du das keinen auf die Nasen binden musst. Dass du das von mir weißt, brauche ich dir nicht zum Sagen. Hast du mich? Reden wir nicht umeinander. Nazien sind's halt gewesen. Die gleichen, die heute auf den jungen Färber seine Versammlungen gehen. Und von denen hat der Willi ein paar in seiner Kundschaft gehabt. Ich hab gesagt, Willi, hab ich gesagt, schmeiß die hinaus, die deren kein gut nicht. Und? War er gefolgt? Wenn ich das wüsst. Er hat ja so ein Sturbock sein können. Und so ein Depp. Und so kein Ming. Was wollen Sie? Ich wollte bloß behilflich sein, Kollege Pollinger, Inspektion Bruck am Inn. Reden Sie nicht so Blätter her. Was wollten Sie von der Frau? Nichts Bestimmtes. Haben bloß ein bisschen geredet. Über was? Mei, über was Frauen untereinander so reden. Kochrezepte. Männer. Dann kriegst du jetzt einmal von mir ein Rezept, du Komikerin. Ihr lasst die Finger von der Geschichte kapiert. Auf Schutzleute hinten und vorn keinen Durchblick haben, aber trotzdem einen herumgeschafteln zu müssen, können wir effektiv verzichten. Hast du mich? Udi. Senta. Ihr untersteht euch! Wenn mich noch einziges Mal. Kinderlerner! Ist das Maria? Und? Vom Haus ist der vom Verfassungsschutz geguckt. Scheiße. Hat die gesehen, oder? Rudi, mich übersieht keiner. Es sei denn, er ist blind. Oder du? Na, jetzt rieg keinen Schmarrn. Die alte Schlosserin? Ja, Vermutungen, Hinweise. Alles plausibel, aber kein Beweis. Dass ein paar Leute dem Willi seine Gutmütigkeit, wahrscheinlich auch seine Behinderung, ausgenützt und sie von ihm einen illegalen Waffen wieder herrichten lassen haben. Aber das wissen wir ja schon. Hätten wir uns also sparen können. Interessant ist Hexens nur, dass die Frau behauptet, sie hätte auf ihrem Eikrit wie auf eine kranke Kur, dass er die Leute endlich ausschmeißen soll. So, was wissen wir? Nicht viel. Was machen wir? Zum Brückenwirt fahren. Aber wir haben doch noch keine Pause. Du, Rudi, jetzt ist ganz schlecht. Ich habe einen Haufen Gäste da. Das Mädel hat bei euch gearbeitet. Ist doch alles schon so lang her. Ja, war aus Kroatien oder so. Hab's gern Ming. War ein fleißiges Ding. Aber dumm halt, wie ein Haufen Hei. Wieso? Rudi, Herrgott, du siehst doch, dass ich zum Tor hab. Wieso, wieso? Weil's einfach alles geklappt hat, was ihr die Mannsbrüder verzeiht haben. Und wenn die dann noch mit ihrem BMW dahergefahren sind, dann war es gleich ganz aus. Den jungen Färbermann. Zahlen. Herr Oettl, ja, ich komm sofort. Rudi, lass mich da raus. Hast du mich verstanden? Koloman 12 von 12.3, kommen. Koloman 12.3, ja. Standort? Wagnerstraße, an der Brücke, kommen. Der Sigi möchte die und den Rudi sehen. Auf der Stelle. Hier ist der Wetterbericht. Schaut nach Blitz und Donner aus. Ende. Wie oft habe ich euch gesagt, dass wir Schutzpolizei sind und kein Kripo? Was bietet ihr euch eigentlich ein? Wollt ihr mich verarschen? Aber lasst doch. Erst baut ihr deine saudummen Ausreden. Ich sag euch eins und passt ja gut auf. Ihr habt es so knapp beieinander. Wenn ich nur ein einziges Mal, ja, zu hören krieg, dass meine Dienstanweisungen nicht befolgt werden, dann setzt es eine negative Beurteilungsnotiz, die sie gewaschen hat. Verstanden? Ob ihr mich verstanden habt? Ja. Ja. Leckt mich doch alle am Arsch. Jesus, ne. So hab ich noch nie erlebt. War Ansag. Kustlautsung. Süß, was ist, Leute? Jetzt reden wir mal drüber, wie wir den Einsatz bei der Kundgebung heute deichseln. Dass wenigstens da keinen Stress gibt. Da, schau. Da, die da drüben. Ich hab gar nicht gewusst, dass es bei der Landjugend so fesche Katzen gibt. Und deswegen fordern wir die Verantwortlichen und die Politiker in unserer Stadt auf, der Monika, dass sie dieses sogenannte Bildungszentrum verhindern. Grundlos. Indem die meistens. Ganz einfach ihr Vorkaufsrecht in Anspruch. Was ist mit dir und der Senta? Wir Brucker möchten, dass unsere Heimatstadt eine Bundesstadt da bleibt. Und keine ja, braune. Die steht auf, die merkst es nicht, du Blindschleichen. Krampf. Stehst du allein noch auf, Karin? Hm? Richard, da vorne spielt Musik. Entschuldigen Sie, Herr Frammeier. Sie haben sie wohl nicht mehr alle. Ich soll aus Bruck verschwinden. Es wird alles aufkommen, Färber. Jetzt hören Sie doch endlich auf mit dieser uralten Geschichte. Du und der Moser. Ihr habt das Madel damals am Weiher besoffen gemacht, bis nimmer hat stehen können. Und dann seid's alle zwei über sie her. Mein Gott. Ihr habt sie so zugesetzt, dass sie weglaufen und ins Wasser gefallen ist. Dass sie gleich absäuft, konnten wir nicht ahnen. Sind ja dann auch gleich hin, nachdem wir nichts mehr von ihr gehört hatten. Gleich. Es ist mindestens eine halbe Stunde vergangen, bevor ihr Suche angefangen habt. Hast mir damals selber gesagt. Und wenn schon. Es wäre schon nach 5 Minuten zu spät gewesen. Sie hat es mit dem Herzen. National in Willenskundgebung der Bürger. Nationalwasser. Beifall erntete Bürgermeister Beer. Nationalbuchen. Geben Sie es endlich zu. Sie sind es, der Schiss hat, mein Guter. Nämlich davor, dass rauskommt, dass Sie damals unsere ersten Aussagen sozusagen vergessen haben. Wofür ich Ihnen natürlich dankbar bin. Das hat mich damals bloß geritten. Vermutlich die schlichte Abwägung, ob Sie Ihr Haus versteigern lassen müssen, aber immer noch fast 250.000 Schulden gehabt hätten, oder ob Sie Ihrer netten Familie Ihr Heim bewahren wollen. Mein Kind war im Krankenhaus. Hören Sie, Herr Frammer, vor mir müssen Sie sich doch nicht rechtfertigen. Überlegen Sie lieber, wer soll denn das heute noch nachweisen können? Einer von meinen Leuten. Genauer gesagt, zwei davon. Schmeißen aus, hab ich ihm billig gesagt. Alles Erdenkliche zu erwähnen. So ein Nazi-Scheiß-Drecksblattl verkaufst. Dieses umstrittene Zentrum verhindert. Die deren kein gut nicht. Die finanziellen Mittel der Stadt begrenzt sein. Wenn da einer meint, uns in die Quere kommen zu müssen, kriegen wir das schon raus. Und dann muss der sich warm anziehen, das dürfen Sie mir glauben. Ja, beim Schlosser, Willi. Irgendwann ist Zahltag, nicht wahr? Was? Was sagst du? Sagte ich was? Was? Du warst es. Hammer. Haben Kripo und Staatsschutz nicht wie gewohnt vorbildlich ermittelt und sind zum Schluss gekommen, dass nichts anderes als ein bedauerlicher Unglücksfall vorliegt? Ob ihr dahinter steckt, möchte ich wissen. Dass wir in einem Abfallkübel zwei kaputte Glühbirnen gefunden haben. Übrigens in Erfahrung gebracht werden, dass für den alten... Den jungen Färber meine, den verzogenen Fratzen. ...eine Kaufsumme von ca. 3 Millionen Euro... ...plus lauter billige 60er und 75er Birnen aus dem Baumarkt waren. Im Pokerhaushalt zweifellos ein zu großer... Sie haben doch keine Ahnung, Sinaifli. Was meinen Sie? Warum hat dieser Willi sich bei manchen Leuten offenbar unbeliebt gemacht? Jetzt hören Sie zu. Der Verfassungsschutz war tatsächlich so idiotisch, ihn als Informanten anzuwerben, weil er mit einigen aus unserer Bewegung Kontakt hatte, die sich ihre Waffen von ihm unter der Hand reparieren ließen. Dieser Schwachkopf hat sich ja so dermaßen dämlich angestellt, dass... Und dann hast du... Geben Sie es auf, Frammer! Ich habe mit dem Tod dieses Idioten nichts zu tun. Aber sehen Sie, man spricht natürlich darüber, dass es da einen Verräter gibt. Und der, mit dem man spricht, spricht mit einem anderen und dieser mit einem weiteren, nicht wahr? Und so weiter und so weiter. Und da kann es schon einmal vorkommen, dass da ein Kamerad darunter ist, der, nun sagen wir mal, etwas schlechtere Nerven hat. Der vielleicht schon einmal von so einem Spitzel reingelegt worden ist. Und eine Riesenwut auf diese Typen hat. Mensch, Frammer, das sind Gefühle, ja? Emotionen. Verstehen Sie? Sowas kann man nicht steuern. Das ist einfach menschlich. Was soll der Quatsch? Machen Sie doch keine Dummheiten. Herr Frammer. Hören Sie doch, ich war es nicht. Beruhigen Sie sich, ja? Frammer. Überraschende Entwicklung auch bei der Brugger Volksbank. Heute gab der Sprecher der Bank bekannt, dass man den Vertrag mit Geschäftsführer Dr. Moser mit sofortiger Wirkung und einvernehmlich gelöst habe. Mit anderen Worten, ein Rauswurf erster Klasse. Über die Gründe wollte der Sprecher keine Angaben machen. Koloman 12 von 12.3 kommen. Koloman 12.3, was gibt's denn? 12.3, fahrt in die Roderer, Haus Nummer 6, Nachbarmann, dass es Parterre Schlägerei oder sowas gibt. Und aufpassen, der Nachbar war sich nicht sicher, ob nicht auch ein Schuss gefallen ist, kommen. Roderer 6, verstanden, Ende. Da vorne ist... Rudi, das ist doch... Gibt's doch nicht. Der, der gerade rausrennt, das ist doch... Der Sigi. Sigi! Sigi! Was ist denn los? Sorge von 11.7 kommen. 11.7 Zentrale hört kommen. Sperrung B12 bei Bichl erfolgt, bisher aber kein Ergebnis. Okay, Ende. 11.5 von Zentrale kommen. Steckschuss, Herznähe. Kommt aber durch, Sand. Und ihr seid wirklich sicher, dass das der Sigi gewesen sei soll? Ich glaube, ihr spinnt's. Tja. Aber wieso soll denn ausgerechnet der Sigi auf den Kerl geschossen haben? Leute, das sag ich euch. Das gibt eine Blamage, wenn sie euch da stabt und der gerade in seinem Garten heiß und gemütlich sein Weißbier trinkt. Kurmann 12-2 und 12-3 von Einsatzzentrale kommen. 12-2 kommen. Standort kommen. 12-3 kommen. 12-2 nach Allerweilbruck am Inn, Ruderer Straße. 12-3 Standort kommen. 12-3 ebenfalls Ruderer kommen. 12-2. Fahrt sofort in die Kreis 15, Richtung Oberneukirchen, auf ca. Kilometer 19, Verkehrsunfall mit Schwerverletzten. Sanker ist verständigt. Bestätigen. Kreis 15, Richtung Oberneukirchen, Kilometer 19. Kommen. Richtig. Und sofort Halterkennzeichen durchgeben. Ende. Elfe, Zwölfe, 13. Also ich hab's dir jetzt schon tausendmal gesagt, Luke, dass ich eigentlich keine Lehrgutsammelstelle bin, gell? Aber mei, weißt du, dass du bist. Oh, und die Luft ist auch wieder rein. Hm? Ach so, ja. Bin ich sauber hocken geblieben auf dem Bladl. Nicht einmal der Dr. Moser selber hat's gekauft. Naja, der Herr Bankgeschäftsführer, der wird eh bald in der Gefängnisrundschau blättern. Dass das so ein Bazi gewesen ist. Und der Herr Färber dazu. Ich kann's euch noch nicht glauben. Morgen, Nani. Morgen, Senta. Ist gut, Herr Hofer. Pan grüßt Aphrodite. Geben Sie Ruhe, Sie Heiratsschwindler. Unschuldige Madeln verführen. Ich nehme das Tagblattl, gell? Du sag einmal, Senta, ist das jetzt wirklich echt wahr? Der Dr. Moser und der Färber haben die ganze Geschichte mit dem Bildungszentrum bloß ausgekadelt, damit sie den Preis rauftreiben können und die Stadt den alten Kasten kauft? Danke schön. Solche Bazin, hä? Und 20 Jahre retour. Der Dr. Moser! Der Moser hat ein ganz ein Raffinierter sein wollen und hat mit dem Geld von der Brucker Volksbank spekuliert, ohne dass er am Vorstand alles gesagt hat. Nebenbei hat er, was er auch nicht hätte tun dürfen, ein paar Provisionen privat abzweigt, wobei er mit dem Färber gemauschelt hat. Aber dann muss die Sache in Trusen gegangen sein und er ist auf einmal auf einen Berg von Verluste geguckt. Dann hat er sich gedacht, er deichselt die Sache mit dem Müllnerbräuer so, dass er den x-fachen Kaufpreis rausholt, wenn sein Spezi der Färber mit seiner Partei als angeblicher Kaufinteressent auftritt und daraus ein Nazi-Zentrum machen möchte. Für den Färber wiederum war eine satte Provision ausgekupft. Raffiniert. Wärst du auf sowas kommen, Luke? Jederzeit. Als Sandler von Bruck bin ich ja für meine kapitalistische Ader schließlich bekannt, oder? Und dann auch noch der Verdruss mit dem Herrn Frammer. Na. Schießt der erst den Färber über den Haufen und da rennt sie dann auch noch. Also nie hätte ich das gedacht von dem Herrn Frammer, nie. Hätte sich keiner. Wieso tut der Bus sowas? Hat er es denn nervlich? Ich meine, psychologisch? Weiß keiner genau. Die Untersuchung läuft. Morgen, Beinand. Morgen, Rudi. Guten Morgen. Das Tagblattl, Nani. Ja, nimm's dir nur. 20 Jahre retour. Na? Na? Was? Na? Nix. Bursche, bald bist du. Dienstschluss von Robert Hültner. Mit Christiane Blumhoff, Markus Böker, Markus Brandl, Florian Fischer, Ulla Geiger, Michael A. Grimm, Eisi Gulb, Johannes Herschmann, Brigitte Hubmeier, Florian Karlheim, Kati Leitner, Hans-Georg Panschak, Heinz Peter, Wolfgang Rackl, Peter Rabenglück, Ferdinand Schmidt-Modrow, Florian Schrey, Michael Schreiner, Jürgen Tonkel und Stefan Zinner. Ton und Technik: Hans Scheck, Angelika Haller. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Dramaturgie: Katharina Agathos. Komposition: Zeitblom. Regie: Ulrich Lampen. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2009 für den ARD-Radio-Tatort.